Ihre Kämpfe liegen hinter uns. Es sind einige unter euch, die bekommen die weiße Binde nicht mehr vom Kopf herunter. Ein stilles, heldenhaftes Bluten hat in unseren Reihen Einkehr gehalten. Und doch haben die Augen nie so froh und warm geleuchtet. In harter Luft leben wir Tag um Tag. Da ist es kein Zufall, wenn wir enger als sonst aneinander gekettet werden. Wo Blut fließt, da finden Neid und Zwietracht verschlossene Türen. So ist es bei uns. Not und Blut gitten uns aneinander. Wir können nicht mehr los voneinander, weil der eine auf den anderen angewiesen ist. Wir sind eine Gemeinde der Tat geworden und so soll's bleiben. Ihr wisst, wir haben nie die Masse angebetet, immer nur die Persönlichkeit. Ihr könnt es bezeugen, wir haben nie den Wünschen der Gefolgschaft geschmeichelt, sondern immer nur und stets Pflichten gefordert und Opfer auf eure Schultern gelegt. Wir meinten, dass man ein Volk nur dann aus grenzenloser Sklaverei retten kann, wenn man selbst die Sklaverei in sich überwindet und die Wege bereit macht zu jener inneren Freiheit, die Vorbedingung ist zur äußeren. Ihr sollt Bezwinger dessen sein, das die anderen zu Boden drückt. Ihr sollt dem Leben gegenübertreten als Eroberer, nicht als Verteidiger. Der Furcht so fern, dem Tod so nah, heil dir S.A. Das steht auf euren Fahnen geschrieben. Steift den Nacken, hoch die stolzen Häupter und hört. Draußen in den blutüberströmten Schützengräben opferte eine junge Generation für die Zukunft. 2 Millionen Namenlose fielen und starben. Der unbekannte Soldat ist ihr stummes Denkmal. Im Lande gehen täglich Millionen an die harte Arbeit, ohne Freude und ohne Schmerz, nur einem dunklen Gesetz der Pflicht gehorchen. Opfergang unbewusst und unausgesprochen für ein neues Reich. Der Führer gab dem einmal symbolhaften Ausdruck, der unbekannte Arbeiter. In einem Proletarierviertel spielte sich einmal dasselbe ab, was wir dutzendmal sahen und miterlebten. Kampf, Opfer, Blut und Terror. 6 aus euch lagen in ihren Wunden, dieweil ich sprach vom kommenden Reich. Einer nach dem anderen wurde hinausgetragen und in stummer Ergriffenheit standen Männer und Frauen und schwiegen vor vergossenem Märtyrerblut. Einer rief und rief. Draußen drückten wir ihm noch einmal die Hand. Ich kannte ihn nicht. Ein schmales, bleiches, hartes Arbeitergesicht, darin 2 leuchtende Augen, jetzt vom Schmerz der klaffenden Stirnwunde überschattet. Das geschah in einem Augenblick, ohne Sentimentalität. Es war Abschied und Gelöbnis zugleich. Dann legte sich über dieses Gesicht wieder weißes Tuch und eine Bahre stieg schwankend die Treppe hinunter. Ich ging in den Saal zurück und redete weiter. Dieses Gesicht blieb vor mir stehen. Und dann sprach ich am Ende in einer atemlosen Stille das Wort vom unbekannten Ed Amann. Ich meinte damit jenen Aristokraten des Dritten Reichs, der Tag für Tag seine Pflicht tut, einem Gesetz gehorchend, das er nicht kennt und kaum versteht. Vor ihm stehen wir in Ehrfurcht und nehmen die Mützen ab.